Grenzenlos hören, Bayern 2. Radio Feature. Hintergründig, investigativ und radiophon. Immer samstags kurz nach 13 Uhr und sonntags nach 21 Uhr. Ich bin hier in der Praxis von Open Med in einem Wartezimmer und Sie sind gerade hierher gekommen zum ersten Mal. Warum denn? Weil ich bin ein bisschen krank, aber habe ich keine AOK, weil habe ich keine Arbeit. Und was haben Sie vorher gearbeitet? Habe ich bei Lufthansa gearbeitet für 11 Jahre. Ich habe gearbeitet bei Gepäck. Beim Gepäck? Später bei Siemens als Mechanikhelfer, Technikerhelfer. Als technischer Helfer. Mhm. Mhm. 6 Jahre. Hier in München? Ja, hier in München. Ja. Ich mache alles, was ich finde. Und jetzt alles ist kompliziert. Ist nicht wahr wie früher. Damals, wir haben gearbeitet und alles war leicht. Jetzt kein richtiger Vertrag so für die Arbeitgeber. Mhm. Also. Und wo kommen Sie her? Ich komme aus Togo. Aus Togo? Ja. Was erhoffen Sie sich jetzt hier von der Praxis? Ich bin ein bisschen krank. Ich mache so viele Pipi. Das ist mein erstes Mal. Ich weiß nicht, wie ich kann eine Scheine haben oder ein Medikament oder etwas so. Ja, darum bin ich hier gekommen. Ja. Wie lange haben Sie das schon? Seit 6 Monaten. Und waren Sie schon mal beim Arzt deswegen? Nein. Wie lange sind Sie denn schon nicht mehr krankenversichert? Fast ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Der durch die Euro-Krise ausgelöste Sparkurs verschärft zunehmend das soziale Gefälle innerhalb Europas. In vielen Geschäften hier in der Straße hängen Schilder mit dem Aufdruck, alles muss raus oder Schlussverkauf. Ohne eine länderübergreifende Sozialstrategie drohe Europa die soziale Spaltung. Was derzeit erlebt, ist die Zerschlagung unter anderem des Gesundheitssektors, Bildungssektors und der Ausverkauf öffentlichen Vermögens. Wir alle haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Manche haben die Kündigung sogar schon in der Post gehabt. Often it's critically important with cancer to try to detect. Bei Krebs ist es meistens sehr wichtig, die Krankheit so früh wie möglich zu entdecken. Am besten bevor Metastasen wachsen. In Griechenland haben wir zum ersten Mal Frauen mit Brustkrebs gesehen, bei denen der Tumor schon durch die Haut durchkommt und nässt. We're breaking through their skin and leaking fluid. Krise, abgeleitet vom altgriechischen Wort Krisis, bedeutet Entscheidung. In der Medizin meint Krisis ein gefährliches Ereignis für einen Organismus. In einem Krankheitsverlauf auch den Punkt, an dem sich entscheidet, ob sich die Krankheit verschlimmert und der Organismus stirbt oder ob er genesen wird. Austerität tötet. Wer das Sparen erfand und wem es heute nützt. Ein Feature von Sebastian Dörfler und Julia Fritsche. In den ersten 3 Jahren der Krise stiegen die HIV-Infektionen in Griechenland um 200%, die Anzahl der Suizide um 46% und die Kindersterblichkeit um 40%. Greece is in the middle of a public health disaster. Griechenland erlebt gerade eine humanitäre Katastrophe. Ein Journalist, der es nicht glauben konnte, fragte den Gesundheitsminister, wollen Sie wirklich 40% der Krankenhäuser in einem Jahr schließen? Und der Gesundheitsminister antwortete, schauen Sie, wir werden die Einschnitte nicht mit einem Skalpell vornehmen, sondern mit einem Schlachtermesser. München. Besuch in der anonymen, kostenlosen Praxis von Ärzte der Welt. Das kann man erstmal da stehen lassen. Gut. Also der Urinbefund ist mit der Stäbchenuntersuchung unauffällig. Also es liegt jetzt kein Harnwegsinfekt vor, es ist kein Zucker im Urin, keine roten Blutkörperchen. Deswegen würde ich Sie mal zum Urologen schicken. Merci. Dankeschön. Ich werde das dann mal veranlassen. Therapie, abgeleitet vom altgriechischen Therapeia, bedeutet Pflege, Heilung. In der Krise ist es wichtig, die richtige Therapie zu finden. Mit einem erfahrenen Arzt, mit Freundinnen, Freunden oder Familie lässt sich das größte Übel manchmal abwenden. Wichtig ist jetzt, auf wessen Ratschlag man hört. Was denken Sie, wenn Sie jetzt hier so hinblicken? Ich halte das für Herrschaftsarchitektur. Frankfurt. Und, Spaziergang am Bauzaun der Europäischen Zentralbank. Mit Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Herrschaftsarchitektur auch deshalb, weil ich viel weiß darüber, was die Europäische Zentralbank im Moment gerade in Europa anrichtet, zusammen mit der Europäischen Kommission und dem IWF, mit dem Internationalen Währungsfonds. Zusammen sind die ja die Troika und... Troika, abgeleitet vom russischen Troika. Ein Dreigespann, bei dem wie beim Dreispänner drei Pferde oder andere Zugtiere nebeneinander gehen. Die Troika von heute, die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt. Sie soll den Euro überwachen. Der Internationale Währungsfonds mit Sitz in Washington. Er soll die internationalen Währungen stabil halten. Die Europäische Kommission, Sitz in Brüssel. Sie ist so etwas wie die Regierung Europas. Der Deal. Die Troika gewährt Hilfszahlungen und verlangt im Gegensatz dazu von Griechenland sogenannte Sparprogramme. Die Folgen? Griechinnen und Griechen erhalten seit Beginn der Krise durchschnittlich 30-45% weniger Lohn und Renten. Die Regierung beschloss, staatliche Unternehmen wie den größten teilstaatlichen Stromanbieter und die Hälfte der staatlichen Eisenbahngesellschaft zu privatisieren. Und... bis 2015 will die griechische Regierung 150.000 Stellen im öffentlichen Dienst abbauen. Alle Journalisten, Techniker, Kameraleute, Büroangestellte, sie alle sind entlassen, denn den Sender ERT gibt es nicht mehr. Die griechische Regierung hat ihn über Nacht abgeschafft. Die Redakteure diskutierten gestern Abend nach 23 Uhr noch eifrig über ihre drohende Abschaltung und plötzlich... Plötzlich war der Sender weg. Austerität, abgeleitet vom englischen Austerity, bedeutet Strenge, Härte. Im ökonomischen Zusammenhang eine Politik, deren oberstes Ziel es ist, Schulden abzubauen. Besonders betroffen ist der Gesundheitssektor. Die Troika verlangte, die Gelder für den Gesundheitsbereich um 40% zu kürzen. Von 183 Krankenhäusern im Land wurden über 100 geschlossen. 35.000 Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und Pflegerinnen wurden arbeitslos. Die staatlichen Ausgaben für Arzneimittel wurden halbiert. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Also das Erste, was auffällt, ist, es gibt keinerlei Desinfektionsmittel. Das gibt es nicht. Wenn man auf die Toilette geht, jetzt als Besucher, gibt es keine Klobrillen, kein Toilettenpapier, nichts. Es gibt auch für Patienten keine Desinfektionsmittel mehr. Ja, also Dialysepatientinnen müssen oft die Tupfer selbst mitbringen, das Desinfektionsmittel selbst mitbringen. Viele beschreiben das wie so ein Zustand in der dritten Welt. Der griechische Patient hofft auf die Hilfe Europas. Die Diagnose der Troika: er leide an einem zu hohen Staatshaushalt und habe das Vertrauen der Finanzmärkte verloren. Die Troika verordnet eine Diät. Sie schlägt sofort an. Nachdem in Griechenland ein Präventionsprogramm für Drogenabhängige endete und sich die Abhängigen keine sauberen Spritzen mehr holen konnten, stieg die HIV-Infektionsrate 2011 innerhalb von 6 Monaten um 52% an. Nachdem im Süden Griechenlands die Mittel für Prävention gekürzt wurden, breitete sich das Westnil-Virus aus. 62 Menschen starben daran. Und zum ersten Mal seit den 70ern erkrankten wieder Menschen an Malaria. Jeder Dritte in Griechenland lebt heute unter der Armutsgrenze. Die Menschen können Miete, Strom, Heizöl nicht mehr bezahlen und werden krank. 28% der Griechinnen und Griechen sind arbeitslos, fast 60% der Jugendlichen. Eine Vorgabe der Troika: Wer seine Arbeit verliert, darf nur ein Jahr in der Krankenversicherung bleiben. Danach fliegt er raus. Mittlerweile ist jeder dritte Grieche nicht mehr krankenversichert. Also wenn ich mich jetzt hier umgucke, ein paar Passanten gehen hier an der EZB am Neubau vorbei. Ich zähle mal so, wir sind zwei. Die nächste Person, die hier vorbeigeht, die hätte jetzt eigentlich, wären wir in Griechenland, keine Krankenversicherung. Wo würde die hingehen, wenn sie sich einen Arm gebrochen hat oder eine schwere Grippe hat? Die würde wahrscheinlich ins Krankenhaus gehen. Im Krankenhaus würde sie entweder, wenn sie behandelt würde, eine Rechnung bekommen, die dann, wenn man kein Geld hat, ans Finanzamt geht. Oder sie werden gleich abgewiesen vom Krankenhaus, wenn die Leute nicht zahlen können. Dann würde so ein Mensch, wenn er Glück hat, in eine der 40 solidarischen Praxen gehen. Die mittlerweile jetzt im Laufe der Krise entstanden sind. Wenn es die nicht gibt, wird er nirgendwo hingehen können. Dann wird er sterben. Und es sterben auch viele Leute. Was wir gelernt haben, ist, während die Krisen wehtun können, geht die eigentliche Gefahr davon aus, wie Politiker auf sie reagieren. Wenn sie tiefe Haushaltskürzungen machen, können aus Krisen echte Epidemien werden. David Stuckler und sein US-amerikanischer Kollege Sanjay Basu haben über ein Jahrzehnt unterschiedliche Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts auf 5 Kontinenten untersucht. Sie wollten wissen, welche Folgen Sparprogramme auf die Gesundheit haben. Dazu haben sie Statistiken des Internationalen Währungsfonds, der Welthandelsorganisation und der Weltbank ausgewertet. Ihr Fazit lautet: Sparprogramme töten. So auch der Titel ihres gemeinsamen Buches. Obwohl die Nebenwirkungen bekannt sind und auch sofort eintreten, gilt die Diät als alternativlos. Sie wird streng überwacht und hat ein konkretes Ziel: Der Patient muss seine Schulden reduzieren. Griechenlands Haushaltsdefizit soll wieder auf den Stand vor der Krise zurück. Bis 2020 auf 120% des Bruttoinlandsprodukts. Die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, anders als bei der US-Notenbank, ist es nicht, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern die Inflation niedrig zu halten. Der EZB geht es also darum, dass die Währung stabil bleibt, nicht um das Wohl der Menschen. Eine Gruppe von Ökonomen, die keinen blassen Schimmer vom Gesundheitssystem haben, wollte es überarbeiten. Das ist, als ob sie ihr Auto umrüsten ohne die Hilfe eines Automechanikers. I hate this word austerity, because it has a totally different meaning in English if you use austerity or if you use it in German like Austerität. It has very bad and brutal vibrations if you use it in English, and it sounds more elegant if you use it in Austerität. In German it is more discipline. So I use the word fiscal discipline. Germans love disciplines. And this is why I use this word fiscal discipline. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht das Bild der schwäbischen Hausfrau zum Modell für das Wirtschaften in Europa. Eine Hausfrau darf nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Klingt logisch. Wer Schulden hat, muss sparen, den Gürtel enger schnallen. Und das verlangt Opfer. Aber funktioniert ein Staat nach der gleichen Logik wie ein einzelner Haushalt? Was versteckt sich hinter dem Bild der sparsamen Hausfrau, das zum Ideal der deutschen und europäischen Politik erklärt wird? Seine Krisen hatte der Kapitalismus immer wieder. Behandelt wurden sie aber lange Zeit anders. Let me take us back in time to the 1930s. David Stuckler, Professor für Wirtschaft und Soziologie an der Universität Oxford. Machen wir eine kleine Zeitreise zurück in die 1930er Jahre, in die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Es passierte etwas vollkommen anderes als heute, wo diejenigen, die in der Krise ihre Arbeit verloren und jetzt bei den Tafeln für etwas zu essen anstehen müssen, auch noch bestraft werden. Damals kamen die Menschen zusammen und haben ein neues Rettungssystem für Millionen Arbeitslose entwickelt. Sie haben neue Häuser gebaut für die, die ihr Zuhause verloren hatten. Sie haben die Krise als Chance genutzt, die gravierendsten ökonomischen Probleme zu lösen. Sie haben die Ausgaben für das Gesundheitssystem erhöht, die Infrastruktur, Bildung, wichtige Investitionen für die Zukunft. Das war der New Deal. Das war Franklin Roosevelts Idee, mit der er die Wahlen gewonnen hat. Franklin Roosevelts Innovation and Big Campaign. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. In der Krise auf jeden Fall das Sparen vermeiden und sei es durch neue Schulden. Das ist die Botschaft, die vor allem der britische Ökonom John Maynard Keynes in den 30er Jahren in Briefen an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt richtet und über Radioansprachen und Zeitungsartikel verbreitet. Es gibt heute in allen Ländern zu viele Wohlmeinende, die glauben, das Beste, was sie und ihre Nachbarn zur Besserung der Lage tun können, sei, mehr als gewöhnlich zu sparen. Meine Vermutung ist, dass sie mit jeder Ersparnis von 5 Schilling einen Mann für einen Tag arbeitslos machen. Andererseits erhöhen sie mit jeder Ware, die sie kaufen, die Beschäftigung. Denn wenn sie Waren kaufen, muss irgendjemand sie herstellen. Und wenn sie keine Waren kaufen, können die Länder ihre Lagerbestände nicht räumen und irgendjemand wird entlassen. Darum, ihr patriotischen Hausfrauen, brecht gleich morgen früh auf und geht zu den wundervollen Ausverkäufen, die überall angezeigt sind. John Maynard Keynes, 1931 in der BBC, das Problem der Arbeitslosigkeit. Laut Keynes soll die Hausfrau also nicht sparen, sondern Geld ausgeben in der Krise. Ebenso wie der Staat. Er muss in der Krise Konjunkturprogramme auflegen, das heißt Arbeitslose beschäftigen, Staudämme, Flughäfen und Straßen bauen, Bäume pflanzen, alles um die Menschen irgendwie mit Geld zu versorgen, damit sie wieder konsumieren können. And it worked. It helped the economy to recover. Und es hat funktioniert. Die Wirtschaft hat sich erholt. Und wie wir herausgefunden haben, die Kindersterblichkeitsrate ging wieder zurück. Ebenso wie die Tuberkuloseinfektionen und zu der Zeit auch der Keuchhusten. Auch die Zahl der Selbsttötungen sank wieder. In unserer Geschichte finden wir also einen komplett anderen, erfolgreichen Weg, mit einer Krise umzugehen. Die weltweite Wirtschaftskrise hat einen seit dem britischen Ökonomen Adam Smith geltenden Glauben in Frage gestellt. Den Glauben, eine unsichtbare Hand regle den Markt und bringe Wohlstand für alle. Wenn aber die Löhne nicht dem Wachstum entsprechend steigen, kann niemand mehr die Produkte kaufen. Dann bleiben die Gewinne aus, Aktienblasen platzen, die Unternehmen entlassen die Arbeiter, die Wirtschaft kommt zum Erliegen. Während heute ein kranker Patient auf Diät gesetzt wird, wurde er in den 30er Jahren wieder fit gespritzt. Die Idee, dass in der Krise der Staat einspringt, wurde herrschende Meinung. Bevor Roosevelt sozusagen diesen Kurs eingeschlagen hat, gab es in den USA unglaubliche soziale Auseinandersetzungen. Ingo Stützle, Politikwissenschaftler, Autor des Buchs »Austerität als politisches Projekt« 2014. Gewerkschaften haben gestreikt, also es gab ganz berühmte in der Automobilindustrie sogenannte Sitzstreiks, also man hat sich einfach auf den Boden gesetzt und hat die Arbeit verweigert. Und erst vor diesem Hintergrund dieser sehr krassen sozialen Auseinandersetzungen ist auch Roosevelt irgendwann mal umgeschwenkt. Vielleicht ein Punkt noch, den man aus heutiger Sicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt, 1917 eben die russische Revolution, Sowjetunion. Also diese Klassenkämpfe in den USA, aber auch bis Ende der 20er Jahre in Deutschland, hatten natürlich auch immer noch mal die Sowjetunion im Hintergrund. Also es stand immer noch im Raum, dass es ein ganz grundlegend anderes Wirtschaftsmodell geben kann. Und da waren dann eben sowohl die politischen Eliten als auch die Wirtschaftselite durchaus bereit, den Arbeiterinnen Zugeständnisse zu machen, damit es eben nicht ganz anders wird. Also sozusagen man verändert sich, um sozusagen doch dem Kapitalismus treu zu bleiben. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und isst schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Reisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Der sogenannte Keynesianismus, der sich nach den Weltkriegen in den meisten Ländern durchgesetzt hat, sorgt dafür, dass es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Das Wachstum der großen Industrien ist so profitabel, dass Unternehmer und Arbeiter von ihm etwas haben. Starke Gewerkschaften fordern immer höhere Löhne, viel Urlaub, die 40-Stunden-Woche, den Ausbau des Sozialstaats. Doch in den 70er Jahren sind die Grenzen dieses Wachstums erreicht. Ölkrise, Vietnamkrieg, steigende Inflation, das Ende des Währungssystems von Bretton Woods. Die beiden Hauptgründe sind: erstens, der Wiederaufbau der Nachkriegszeit war weitgehend abgeschlossen, der Massenkonsum gedeckt. Die meisten haben mittlerweile ein Auto und einen Kühlschrank. Der zweite Grund für das Ende des Wachstums: Arbeiterinnen und Arbeiter haben in vielen Ländern so hohe Löhne erkämpft, dass die Unternehmerseite bei der zunehmenden internationalen Konkurrenz nicht mehr genug Profite einfährt. Profit, abgeleitet vom lateinischen profectus, bedeutet Zunahme, Vorteil, auch Gewinn. Ziel und Zweck des kapitalistischen Wirtschaftens. Bei Ausbleiben des Profits siehe Krise. Die Kapitalseite holt zum Gegenschlag aus und leitet einen gesellschaftlichen Umbruch ein, der bis heute anhält. Berlin. Rundgang durchs Regierungsviertel mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Taz und Autorin des Buches Der Sieg des Kapitals, 2013. Station: Britische Botschaft. Am besten lässt sich das, glaube ich, immer noch bei Margaret Thatcher sehen, die ja gesagt hat, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Männer und Frauen. Also es war der rigorose und komplette Individualismus. Also wenn man Margaret Thatcher hätte machen lassen, sie hat sich ja dann doch auch nicht komplett durchsetzen können in Großbritannien, dann hätte man alles privatisiert. Also sie hat ja große Teile der Staatsbetriebe privatisiert, aber man hätte alles privatisiert. Man hätte die Steuern so weit gesenkt wie möglich. Es hätte keine Sozialversicherung mehr gegeben und jeder hätte geguckt, wie er selbst durchkommt. Natürlich ist diese Politik nicht Margaret Thatchers alleinige Vision gewesen. Ihre Ideen stammen von Ökonomen wie Friedrich August von Hayek und Milton Friedman, die die Idee der unsichtbaren Hand wieder aufgegriffen und zum neoliberalen Modell weiterentwickelt haben. Der Staat sollte sich mit geldpolitischen Maßnahmen weitestgehend raushalten, das Spiel von Angebot und Nachfrage nicht verfälschen. Das neoliberale Modell will möglichst gute Bedingungen für die Unternehmerseite schaffen. Das heißt niedrige Löhne, niedrige Vermögens- und Unternehmenssteuern. Wenn die Wirtschaft von den Fesseln des Staates erst einmal befreit ist, dann geht es wieder aufwärts. Das ist das neoliberale Versprechen. Vor allem US-Präsident Ronald Reagan und die englische Premierministerin Margaret Thatcher schüren damit in der Krise Anfang der 80er neue Hoffnung. What a contrast with us. A Labour's pessimistic, we are full of hope. Where they are bitter, we are determined to succeed. Where they fear the future, we rise to the challenge, to the excitement and the adventure. Die ewig Gestrigen. Damit meint Thatcher vor allem Gewerkschaften und streikende Arbeiterinnen und Arbeiter. Ihre hohen Lohnansprüche seien verantwortlich für das stagnierende Wachstum. They've had unique power and unique power requires unique responsibility. That responsibility has not been forthcoming and therefore we are in the position in which this country finds itself today, about which there can be in fact no dispute. One else from going. Die politische Konfrontation gipfelt vor allem in England in Straßenschlachten zwischen der Polizei und Bergarbeitern. Um den sozialen Umbau zu rechtfertigen, nutzen die britischen und US-amerikanischen Regierungen ein Argument, das uns bis heute begleitet und zum Kern der Austerität wird. You and I as individuals can, by borrowing, live beyond our means, but for only a limited period of time. Why then should we think that collectively, as a nation, we're not bound by that same limitation? In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Bisher ist es für einen Staat normal gewesen, in der Krise Schulden zu machen, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Diese Ausgaben wurden durch hohe Einkommens- und Vermögenssteuern wieder reingeholt. Das ändert sich jetzt. Denn die Staatsschulden werden jetzt nicht mehr als Folge der Krise angesehen, sondern als das Problem. Schon bei Reagan gilt für eine Gesellschaft das Gleiche wie für eine schwäbische Hausfrau. Nur wenn sie zu haushalten versteht, nicht mehr ausgibt, als sie hat, ist sie eine gute Hausfrau. Ein Sinnbild, das sich in den Köpfen festsetzt. Austerität kommt mit einer ansprechenden, einfachen Logik daher. Immer wieder wird gesagt, ein Haushalt kann ja auch nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Wenn wir sparen, müssen wir den Gürtel enger schnallen, um unsere Schulden abzubezahlen. Das Problem ist nur, eine Gesellschaft ist kein Haushalt. Wenn die Regierung spart, dann wird für irgendwen weniger ausgegeben. Dann erhält jemand anderes weniger Einkommen oder verliert seinen Job. Und das führt dann zu einer fatalen Spirale aus immer weiteren Einsparungen und Arbeitsplatzverlusten, weniger Einstellungen und weniger Vertrauen in die Zukunft. Und das ist ja genau das, was wir in Europa sehen, wo der Austeritätskurs streng verfolgt wird. Ab den 80er Jahren gelten der Staat und seine Eingriffe nicht mehr als heilsam, sondern als Problem. Eine neue Therapie beginnt. Wohltuend ist sie nur für wenige. In der Ära Thatcher fällt der Spitzensteuersatz um mehr als die Hälfte. Von 83% im Jahr 1975 auf 40% im Jahr 1989. Austerität ist also kein sozial neutraler Sparkurs, sondern ein Umverteilungsprogramm gesellschaftlichen Reichtums. Dabei ist dieses Umverteilungsprogramm keineswegs alternativlos. Wenn man als Staat sozusagen seine Schulden reduzieren will, also wenn man denkt, das sei ein sinnvolles Ziel, muss man eigentlich immer die Steuern bei den Reichen erhöhen. Das ist nämlich für die Volkswirtschaft ganz und gar unschädlich. Die Gewinner der neoliberalen Wende sind nicht alleine die Banken oder die Wall Street, die immer wieder am Pranger stehen und für die Krise verantwortlich gemacht werden. Gewinner sind auch die Reichen, deren Vermögens- und Einkommensteuern gesenkt werden. Und Unternehmen und Anleger, um deren Investitionen die Regierungen werben, mit niedrigen Löhnen und niedrigen Gewerbe- und Körperschaftssteuern. Das Problem liegt also nicht nur darin, dass gespart wird, sondern vor allem, bei wem gespart wird. In der Gesellschaft geht es darum, auszuhandeln, welche Tätigkeiten werden denn in welchem Bereich organisiert. Ingo Stützle, Autor des Buchs Austerität als politisches Projekt, 2014. Und wenn ich sage, ich möchte die Pflege meiner Großmutter nicht dem Markt überlassen, weil das wird ihr nicht gut tun, dann kann ich sagen, es soll öffentlich organisiert werden. Das heißt, über Steuergeldern müssen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass meine Oma eine gute Pflege bekommt. Wenn ich aber sage, der Staat ist viel zu omnipräsent, wir geben viel zu viel aus, wir haben nicht das Geld, dass es öffentlich finanziert werden kann, wer soll es dann machen? Dann bleibt die Familie. Das heißt, es ist ein ständiger Kampf darum, in welcher Sphäre soll eigentlich wer welche Arbeit organisieren, unter welchem Einsatz von Ressourcen. Und der Austeritätsdiskurs in Deutschland war eben deshalb auch ab den 80er Jahren stark begleitet von einer sehr retraditionalisierung von Familienpolitik. Man war also schon einmal weiter gewesen. Doch jetzt wird die Kleinfamilie mit der Frau am Herd wieder die Keimzelle der Gesellschaft. 1980 ruft Helmut Kohl die geistig-moralische Wende aus. Den neoliberalen Umbau bringt allerdings erst die rot-grüne Bundesregierung ab 1998 richtig in Gang. Also ein gutes Jahrzehnt später als in Großbritannien und den USA. Dafür so radikal wie kaum ein anderes europäisches Land. Die Regierung senkt den Spitzensteuersatz von 53 auf 42% und die Steuern für Aktien- und Kapitalgesellschaften von 40 auf 25%. Sie privatisiert Teile der Wasserversorgung, der Müllabfuhr und verkauft städtische Wohnungen. 2003 beschließt sie die Harzreformen. München. Besuch in der anonymen, kostenlosen Praxis von Ärzte der Welt. Merci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Hinter dem Tresen hier steht Susanne Brüns. Sie leiten diese Praxis Open Med von Ärzte der Welt. War jetzt der Patient, der gerade da war, ein typischer Patient oder was für Patienten waren jetzt heute bei Ihnen da? Also wir hatten jemanden, der hat einen Unfall, wir hatten auch jemand mit Blasenentzündung, wir hatten also gynäkologische Probleme, Frauen, die sehr lange nicht mehr beim Frauenarzt waren, Depressionen. Kommt sehr viel vor. Und sogar hatten wir heute jemand, der leider erfahren hat, dass er Magenkrebs hat. Der war heute zum ersten Mal da? Der war zum dritten Mal da. In einem frühen Stadium? Oder? Nee, in einem sehr späten Stadium. Und er war auch mehrere Jahre nicht mehr beim Arzt. Und ist dann zum ersten Mal letzte Woche zu Ihnen gekommen? Genau. Er hat sehr lange gesucht nach so einer Einrichtung und hat es bisher auch nicht gefunden, also konnte wirklich nicht zum Arzt und jetzt ist es eigentlich zu spät. Was heißt das? Der wird in ein paar Monate sterben. Ja, ich möchte da nicht so ins Detail gehen, weil der auch gerne anonym bleiben wollte, aber er ist ein EU-Bürger. Ja. Wieso waren die Leute so lange nicht mehr beim Arzt? Ja, also es ist unterschiedlich. Es kann sein, dass jemand überhaupt keine Möglichkeit hat, eine Versicherung abzuschließen, weil er zum Beispiel ohne Papiere in Deutschland lebt. Dann gibt es auch Menschen, die selbstständig arbeiten, aber die Privatversicherung nicht leisten können oder nicht mehr leisten können. Dann haben sich in der Zwischenzeit Schulden aufgebaut. Woher kommen die Leute so hauptsächlich, mal so grob gesagt? Wir haben im Moment, würde ich sagen, 60% Menschen aus Europa. Darunter sind, ich glaube, so 9% Deutsche und so ungefähr 50% Menschen aus Bulgarien, also sehr viele. Es gibt sehr viele Menschen aus Rumänien, aber auch zunehmend mit der Krise aus Spanien, Griechenland, Ungarn, Italien. Und das kann sein, dass zum Beispiel Vater auf dem Bau arbeitet oder Mutter als Zimmermädchen. Und die ganze Familie verdient vielleicht 400 Euro im Monat, aber die Krankenversicherung kostet privat 600 Euro. Und da, also das ist nur für eine Person. Wie eine ganze Familie verdient 400 Euro im Monat? Kennen Sie solche Fälle? Ja, sehr viele. Wir sehen auch viele Menschen, die hier auf der Straße sind oder die hier in München gibt es so einen Arbeiterstrich in der Goethestraße, wo die Menschen dann versuchen, für einen Tag Arbeit zu finden und viele von unseren Patienten sind auch da auf Arbeitssuche. Ja. Der gesellschaftliche Umbau der letzten 30 Jahre zog vor allem drei Entwicklungen nach sich. Einen wachsenden Niedriglohnsektor, in dem vor allem weniger qualifizierte Frauen und diskriminierte Minderheiten arbeiten. Die Entwicklung von einer Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungs- oder Wissensökonomie mit einem wachsenden Finanzsektor, zugeschnitten auf eine möglichst hohe Renditeerwartung der Unternehmen. Und massive Steigerung der Einkommen der obersten Einkommensgruppen. Öffnung der sozialen Ungleichheitsschere in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nie dagewesenen Umfang. So, ich bin immer noch in der Praxis. Jetzt wird gerade eine ältere Dame durchs Wartezimmer gefahren. Hier wurde ein Bürostuhl umfunktioniert zum Rollstuhl. Guten Tag. Weswegen sind Sie denn heute da? Ich hatte einen Unfall und habe mir beide Sprunggelenke am linken Bein gebrochen. Mhm. Sie haben jetzt auch hier eine Art Gips außenrum, ja, nicht wahr? Den Gips haben Sie mir im Krankenhaus mitgegeben, bei mir in Landsberg, wo ich im Krankenhaus war. Ich bin zum dritten Mal hier und wir haben jetzt die letzten Fäden auch noch gezogen. Und sind Sie jetzt hier, weil Sie zu keinem anderen Arzt können? Oder warum sind Sie hier? Die Tochter steht daneben. Hallo. Ja, sie hat keine Krankenversicherung, das ist halt das Problem. Ich könnte schon, aber ich müsste ihn selbst zahlen. Und das können Sie sich nicht leisten? Jein, sagen wir mal so. Große Dinge kann ich mir nicht leisten. Und wahrscheinlich müssen wir auch die Rechnung aus dem Krankenhaus selber zahlen. Wie viel ist das? 10.000 Euro. 10.126 oder irgend sowas, irgendwas Krummes. Das ist viel Geld. Ja, das ist sehr viel Geld. Und das ist, es geht auch nur gerade, weil ich, da kommt von einem Sparvertrag was und der ist dann weg. Im Gesundheitssystem zeigen sich die Folgen der Austerität als erstes. Wo Steuern wegfallen, sind die Kommunen überschuldet, müssen Geld einsparen und rentabel werden. Seit 1990 hat Deutschland jedes dritte Krankenhaus privatisiert. Die Krankenhäuser behandeln nicht mehr nach Bedarf, sondern nach Profit. Die Konkurrenz trifft nicht nur die privaten, sondern auch die öffentlichen Kliniken. Vor allem seit 2004 die Fallpauschale eingeführt wird. Sie besagt, ein Krankenhaus bekommt von der Krankenkasse nicht so viel Geld, wie es braucht, sondern Geld pro Fall. Das heißt, es hat Interesse daran, dass besonders viele lukrative Fälle ins Krankenhaus kommen. Die Folge? Eine Unterversorgung im Bereich Pflege und eine Überversorgung bei Knieprothesen, Hüftprothesen oder Herzkathetern. Was manchmal nicht nur eine unnötige Behandlung, sondern eine Fehlbehandlung ist. Gesundheit wird so in Deutschland zur Ware, die Klinik zur Fabrik. 1991 lag ein Patient durchschnittlich 14 Tage im Krankenhaus, heute 7,5 Tage. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium führt seit 2012 die Taskforce Griechenland der Europäischen Kommission und hat noch im gleichen Jahr die Fallpauschale nach Griechenland exportiert. Und um vielleicht deutlich zu machen, wie sich das in Griechenland auswirkt. Wir waren in diesem Krankenhaus und hatten da auch die Gelegenheit, mit dem kaufmännischen Direktor zu sprechen. Und der war ganz stolz, uns erzählen zu können, dass sie inzwischen ein ganz tolles Krankenhaus seien, weil sie mit 4,7 Tagen auskommen. Aber sie werden noch besser und werden auf 3,5 runtergehen. Also ja, das zeigt schon, wie die Ökonomie plötzlich den Blick verengt auf das, was im Krankenhaus geschieht. Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums, 16.02.2011. Das Bundesministerium für Gesundheit unterstützt die Anstrengungen der griechischen Regierung, die Effizienz und Effektivität der medizinischen Versorgung langfristig zu erhöhen. Freunde helfen sich mit Ideen. Außerdem kopiert Griechenland gerade das deutsche Versicherungssystem, in dem private Krankenversicherungen auch Vollversicherungen anbieten dürfen. Mit der Folge, wer dort rausfliegt, weil er sich die Tarife nicht mehr leisten kann, steht ganz ohne Versicherung da. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 68. Und was machen Sie oder was haben Sie gemacht oder beruflich? Ich war selbstständig 2002 und eben da ist mir das mit der privaten Krankenversicherung kaputt gegangen. Und seitdem war ich nicht groß nennenswert krank mehr. Also ich hatte Glück, sagen wir mal so. Aber wenn sowas kommt, ein doofer Unfall, da hängt man wirklich in der Luft. Bei einem Sprunggelenkbruch ungefähr könnte man auch noch eine Reha machen, die aber auch sehr teuer ist. Wenn man keine Versicherung hat, ist es leider nicht möglich. Das sagt der Enkel. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 13 und bin bei der Wasserwacht Starnberg. Wir von den demokratischen Ärztinnen und Ärzten glauben, wenn das so weitergeht, wird das irgendwann zu einem Kollaps kommen. Also wir glauben auch nicht, dass man so kleine Stellschrauben da nur verändern kann, sondern diese Finanzierung muss geändert werden. Also so kann man Krankenhäuser nicht finanzieren, so kann man kein Gesundheitswesen organisieren, wie das im Moment der Fall ist. Doch die Logik der Austerität geht weiter. 2008 platzt die Immobilienblase in den USA und löst die weltweite Finanzkrise aus. die europäischen Regierungen retten ihre Banken, woraufhin die Staatsausgaben wieder in die Höhe schnellen. Einige Staaten sind fast pleite, Arbeitslosigkeit und Armut wachsen. Doch anstatt Konjunkturprogramme zu erlassen, Gelder ins Gesundheitswesen zu stecken und die Menschen wieder in Arbeit zu bringen, damit sie weiter gesund leben und konsumieren können, halten die Regierungen an der Austerität fest und werben um Investitionen der Privatwirtschaft. Alles andere würde zu einer neuen Vertrauenskrise führen. Und das wäre das Letzte, was wir jetzt in Europa in dieser Lage gebrauchen könnten. Und es ist auch eine einfache Wahrheit, Investitionsprojekte müssen für Kapitalanleger Renditeerwartungen enthalten. Sonst werden sich Kapitalanleger nicht engagieren. Im Übrigen ist die Mobilisierung privater Investitionen volkswirtschaftlich wirkungsvoller als jedes staatliche Ausgabeprogramm. Wir haben die negativen Auswirkungen der Sparprogramme auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft unterschätzt. Internationaler Währungsfonds, Februar 2012. Die Therapie hinterlässt bleibende Schäden beim griechischen Patienten. Armut, Arbeitslosigkeit und Tote. Dennoch setzt die Troika sie fort und überwacht sie strenger als je zuvor in Europa. Wieder verweisen die Ärzte auf zu hohe Staatsschulden. Deutschland vertritt den austeritären Kurs so stark wie kein anderes Land. Zum einen, weil es mit den Hartz-IV-Gesetzen, die harten Reformen des Arbeitsmarktes und die Auseinandersetzung mit Arbeitern und Gewerkschaften schon vorweggenommen hat. Zum anderen, weil Deutschland nicht darauf angewiesen ist, dass Griechen oder Spanier genügend Geld haben, um sich deutsche Produkte zu leisten, sondern seine Produkte längst jenseits von Europa verkauft. Die deutsche Regierung setzt deshalb weiterhin auf den Austeritätskurs, der auch in den EU-Verträgen schon angelegt ist. Schon in den Maastrichter Verträgen haben die EU-Länder festgesetzt, wie hoch Inflationsrate und maximale Neuverschuldung sein dürfen. Als dann die Krise im Jahr 2008 kommt, ist wieder Deutschland das erste Land, das die Schuldenbremse in die Verfassung schreibt und über den Fiskalpakt schließlich auf europäischer Ebene festsetzt. Die Staaten verpflichten sich zu sparen. Die europäischen Regierungen nutzen die Hilfspakete und Rettungsschirme dafür, Krisenländern wie Griechenland Austeritätsmaßnahmen aufzudrücken. Sinkende Sozialausgaben, Löhne und Renten und gleichzeitig die Privatisierung von öffentlichen Diensten sind die Folge. Austerity is a convenient excuse for wealthy elites to shrink the role of a public system that they never use. Austerität ist eine bequeme Entschuldigung für eine Vermögenselite, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, die sie sowieso nicht in Anspruch nehmen. Für diese Elite ist das die Chance, die Regierungen dazu zu bringen, ihre Steuerlast zu reduzieren. They experience to privatize and in some cases profit off the fire sale. Sie profitieren davon, dass der Staat sein Silber verscherbelt. Was wir gelernt haben, als wir uns unsere Daten angeschaut haben, war, wir hatten gedacht, dass die Austeritätsmaßnahmen in Ländern mit eher rechten Regierungen stärker wären. And European nations had right leaning majority governments. And what we found is that left-right politics, when you looked at what nations actually did, wir haben aber herausgefunden, dass es egal war, ob es sich um rechte oder linke Regierungen handelte. Das wirklich Entscheidende war, inwieweit die Länder den Rettungsschirmen der Troika und den Steuersenkungen ausgesetzt waren. Gerade wenn man sich mal anschaut, was die griechischen Unternehmensverbände oder in Spanien zu der ganzen Politik sagen, die finden das super. Ingo Stützle, Autor des Buchs »Austerität als politisches Projekt« 2014. Also weil Sie jetzt eben sagen, endlich wird genau das mal durchgesetzt, dank der Troika-Politik, was wir seit Jahren vergeblich gegen die Gewerkschaften versuchen umzusetzen. Bis 2014 wurden 213 Milliarden Euro nach Athen überwiesen. Die Hälfte davon ging direkt an die Gläubiger zurück, größtenteils an die, die griechische Staatsanleihen gekauft hatten. Nach Recherchen der New York Times waren das vor allem Gläubiger in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den USA. Ein Viertel ging an griechische Banken. Das verbleibende Viertel an den Staat, der fast alles für Zinszahlungen an seine Gläubiger ausgab. Vom gesamten Rettungsgeld gingen bis heute nur 7% in den griechischen Haushalt. Ziel der Troika war es, die Schulden von Griechenland auf den Stand vor der Krise, also auf 120% des Bruttoinlandsproduktes, zu reduzieren. Trotz aller Sparpakete sind die Schulden von 130% im Jahr 2009 auf 175% im Jahr 2013 gestiegen. Also ich denke, die Ärmsten der Armen in Griechenland sind die Flüchtlinge. Die Migranten werden ja auch zum Teil von Rechtsradikalen und Faschisten für die Misere verantwortlich gemacht. Es kann einem passieren, dass man einfach als Migrant ohne Papiere von der Straße aufgegriffen wird und dann in eine Polizeistation, in ein Gefängnis gesteckt wird. Wir waren in so einem Gefängnis in Piräus. Da waren 50 Menschen, die eben keinen legalen Aufenthaltsstatus hatten, sonst keinerlei Verbrechen begangen hatten. Eingepfercht in eine Zelle oder in mehrere Zellen ohne Tageslicht, ohne Versorgung, medizinische Versorgung, ohne Zugang zu einem Rechtsanwalt mit minimalsten hygienischen Standards. Also die Leute haben teilweise die Zahnbürsten geteilt, was hygienisch der Super-GAU ist. Sie haben ihre Matratzen verbrannt, weil die mit Ungeziefer verseucht waren. Das heißt, sie haben auf dem Betonboden geschlafen. Sie haben 18 Monate zum Teil in diesen Zellen gesessen, kein Tageslicht. Krise, abgeleitet vom altgriechischen Krisis, bedeutet Entscheidung. In einer Krise ist es wichtig, die richtige Therapie zu finden. Dabei ist es entscheidend, auf wessen Ratschläge man hört. Austerität, abgeleitet vom englischen Austerity, bedeutet Strenge, Härte. Austerität ist keine neue Medizin. Sie existiert seit 30 Jahren. Wohltuend ist sie vor allem für wenige. Gläubiger, deren Kredite durch Rettungsschirme befriedigt wurden. Reiche, die von Steuersenkungen profitieren. Unternehmen, die Profite mit vormals öffentlichen Gütern machen. Und Arbeitgeber und Investoren, die von niedrigen Löhnen und Sozialabgaben profitieren. What we call for in our book is what we call a new deal. Was wir in unserem Buch fordern, ist ein neuer New Deal, ein Konjunkturprogramm, das sich am New Deal der USA, aber auch am Marshallplan orientiert, der den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg angestoßen hat. Und im Zentrum sollte ein Prinzip stehen: keinen Schaden anrichten. Wäre Austerität ein Medikamententest, dann hätte man den Versuch bei all den Folgeschäden längst eingestellt. Wir sollten also einem alten Mantra von Ärzten folgen und sicherstellen, dass die Medizin den Patienten nicht tötet. Tatsächlich wäre die wichtigste Maßnahme in Europa, mit dem Sparen aufzuhören. Denn das ist auch so einer dieser Irrtümer, dass man immer in die Vergangenheit guckt, nicht in die Zukunft. Also das läuft ja im Augenblick so. In der Vergangenheit wurden Schulden gemacht und jetzt versucht man eben irgendwie diese Vergangenheit zu korrigieren, das heißt die Schuldenberge der Vergangenheit wieder abzubauen und kriegt dabei gar nicht mit, dass man das Wachstum der Zukunft abwirkt. Nicht? Und wichtiger wäre tatsächlich, sich auf die Zukunft zu orientieren und das mit der Vergangenheit zu lassen. Es gibt diese Forderungen nach mehr finanziellem Spielraum immer wieder. Aus Frankreich, Italien, vor allem aus Griechenland. Die Europäische Linke forderte in ihrem Europawahlkampf immer wieder einen European New Deal, die Sozialstaatsausgaben wieder hochzufahren, Menschen in Arbeit zu bringen. Aber würde es die Wirtschaft wieder ankurbeln und neues Wachstum bringen? Denn das ist es ja, was zählt. Naja, ob so ein neokeynesianistisches Programm auch auf europäischer Ebene funktionieren würde, stellt sich halt erst im Nachhinein raus. Also es gibt von Keynes ein schönes Zitat, we simply do not know, also wir wissen es nicht. Egal, ob man an eine Idee glaubt oder nicht, von alleine wird sie nicht Wirklichkeit. Die Umbrüche der 30er und auch der 70er Jahre waren immer von sozialen Auseinandersetzungen begleitet. Und von daher würde ich sagen, müsste man da, wo die Menschen arbeiten, ihren Lebensalltag bestreiten, darüber diskutieren, was da passiert mit in Europa, mit der Schuldenbremse. Das hat ja überall Folgen und nur da kann sich sozusagen auch im Großen und Ganzen dann was ändern, wenn man eben nicht bereit ist zu akzeptieren, dass der Kollege am Band neben mir, obwohl er die gleiche Arbeit macht, viel weniger verdient, dass Frauen weniger verdienen, obwohl sie die gleiche Arbeit machen, dass man nicht bereit ist, wenn, was weiß ich, Kommunen die Kinderbetreuung einstellen oder zurückfahren, man nicht bereit ist zu sagen, das ist private Aufgabe oder dann meistens ja auch Aufgabe der Frauen, dass man da gesamtgesellschaftlich an den vielen Orten anfängt zu diskutieren und da auch gutes Leben durchsetzt und anfängt zu organisieren. In der Krise ist in Griechenland die Zahl der sogenannten solidarischen Praxen angestiegen, die vor allem für Flüchtlinge ohne Papiere gedacht waren. In den solidarischen Praxen der Hilfsorganisation Ärzte der Welt ist der Anteil der Griechinnen und Griechen mittlerweile 30%. Ein Zustand, der in Deutschland noch unvorstellbar scheint. Noch. Darf ich die Ärztin gerade noch fragen? Was haben Sie denn jetzt gerade gemacht in der Behandlung? Ich habe Fäden gezogen, mit großer Mühe. Ja, es war ziemlich verklebt und dadurch, dass das Bein auch so geschwollen ist, war es ein bisschen schwierig und hat so lange gedauert. Aber jetzt soll sie noch mal zum Nachschauen. Soll sie noch mal kommen, dass man sieht, wie alles verheilt und dann auch noch mal einen neuen Verband macht. Ja? Ja, jetzt okay. Ist das Dickste ja überwunden jetzt. Ja, Austerität macht die Krise für immer mehr Menschen zum Alltag. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie die Therapie absetzen. Sind so solidarische Praxen denn eine langfristige Lösung für Griechenland? Nein, das wollen sie auch nicht sein. Sie wollen eine Notlösung sein für die Menschen, dass sie nicht sterben. Aber sie verstehen sich als eine Widerstandsorganisation und kämpfen eigentlich wie die Medibüros hier in Deutschland auch immer um ihre eigene Abschaffung. Ja, also sie kämpfen für politische Zustände, die sie überflüssig machen. Wie müsste denn der Gesundheitsbereich grundsätzlich geschaltet sein, um den Menschen zu helfen? Ich würde sagen, man kann da was lernen von diesen solidarischen Praxen. Die sind ja selbst organisiert, sie sind nicht hierarchisch, sie entscheiden kollektiv. Ja. Der Gesundheitsbereich müsste nicht profitorientiert sein. Austerität tötet. Wer das Sparen erfand und wem es heute nützt. Ein Feature von Sebastian Dörfler und Julia Fritsche. Es sprachen Brigitte Hobmeier, Sabine Kastius, Thomas Leubel sowie Frank Mannhold, Markus der Haast und Peter Lersch. Ton und Technik Ruth-Maria Ostermann, Regie Alexandra Distler, Redaktion Katja Huber. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014. So, jetzt muss aber Mama mit Rollstuhl, das geht nicht. Ja, dann tragt mich halt. Ja. Jetzt müssen Sie wieder bitte einmal so greifen. Ja? Achtung. Okay. So an die Arme lang. Felix. So an die Arme lang, bitte. An die, so. An die Unterarme. So. Sehen Sie das? Genau. Jetzt greife ich einmal hier durch. Greife ich Sie an den Füßen? Ja. Du hast die Füße. Drei. Aber musst du mich nicht gerade. Ja, so ist besser. Nicht gerade wegen Schubkram. Wir tun alles dafür, dass auch Geld für Wachstum zur Verfügung steht. Aber dieses Geld muss auch in der richtigen Stelle ankommen und an der richtigen Stelle ausgegeben werden.